Komm mit mir mit, wir gehen irgendwo hin und dann schauen wir hoch und sehen uns die Wolken an. Himmelslandschaften. Wenn man in den Himmel guckt und es ist immer blau, das ist schon ganz schön langweilig. Über die Faszination der Wolken. Wolken spiegeln das Leben wieder. Es ist Teil meiner Lebensfreude. Ein Feature von Achim Hahn. Ladies and Gentlemen, aufgrund der Wetterlage müssen wir nach dem Start mit einigen Turbulenzen rechnen, die wir aber sehr bald hinter uns lassen werden. Eigentlich hätte es ein Routineflug werden sollen, auch wenn Gewitter angesagt waren. Denn die konnte er mit seinem F-8-Kampfjet mühelos übersteigen, dachte William Rankin, Oberstleutnant des US Marine Corps. Doch dann passierte es. At 6 p.m. on a summer night in 1959, Pilot Lieutenant Colonel William Rankin's F-8 suffered an engine failure while flying at 47,000 feet. Um 18 Uhr an diesem Sommerabend des Jahres 1959 fiel bei Rankins F-8 plötzlich das Triebwerk aus. Direkt über dem Wolkengipfel, in 14.000 Metern Höhe. Er musste schnell handeln, zog den Hebel, um die Hilfsturbinen auszulösen. Doch auch der brach ab. Rankin was about to have a very bad day. Rankin konnte nur noch eins, aussteigen, direkt über dieser Gewitterwolke, ohne Druckanzug. Er hatte keine Wahl. Die Lufttemperatur betrug minus 50 Grad. Raus in die Todeszone. Damit war er der erste Mensch, der mitten durch eine der mächtigsten aller Wolken fiel und der dies überlebte. The Man Who Rode the Thunder hieß sein Bericht, den er später als Buch herausbrachte. Auch sie hat die gefährlichste aller Wolken überlebt. Eva Wisniewska. Die Gleitschirmpilotin, die damals im Januar 2007 in Australien in eine Gewitterwolke geriet. Und zwar hat sie zu tun gehabt mit einer aufsteigenden Luftmasse, die ging so massiv nach oben. Die Wolke hat so viel Energie gebraucht, so viel eingezogen, dass Eva tatsächlich einfach mit eingezogen wurde. Australia 2007. Paraglider Eva Wisniewska is in the wrong place at the wrong time. We're talking about extreme sports in a strange sort of way tonight. It's a program called Miracles, the first of three, and this one is Miracle in the Storm. Ein Sog zieht die Paraglideren plötzlich auf 9000 Meter Höhe. Durch ein Wunder hat die 35-Jährige das Unglück in Australien überlebt. Ich war unter einer ganz normalen kleinen Wolke, wie wir sonst auch die Wolken anfliegen, die aus der Thermik entstehen. Und leider zu diesem Moment ist diese kleine Wolke, sag ich mal, explodiert und aus ihr hat sich ein neues Gewitter gebildet. Und ich habe das am Anfang gar nicht realisiert, weil ich eben die Wolke als ungefährlich eingestuft habe. Aber dann eben, als ich stieg und stieg und stieg, dann wusste ich, jetzt bin ich in richtiger Gefahr. Ein Chinese ist dabei auch tragischerweise tödlich verunglückt. Sie hat das überlebt. Und zwar aus folgendem Grund. Sie ist ohnmächtig geworden, in einer Höhe ab etwa 6000 Meter. Ihr Höhenmesser hat gezeigt, dass sie auf 9600 Meter, also da, wo die Airliner sind, nachher unterwegs war, im bewusstlosen Zustand. Das hat sie gerettet. Der Körper kann dann mit solchen Temperaturen klarkommen, im bewussten Zustand nicht. Und dann ist sie nachher wieder selbst runtergesunken und hat eine Landung hinlegen können. Also ein unglaubliches Ereignis, aber das zeigt halt, die Kräfte von solchen atmosphärischen Bewegungen, von solchen Wolken sind unwahrscheinlich groß. Wolken. Ein Natur- und manchmal auch Medienereignis, das die Menschen bewegt. Nicht nur in solchen dramatischen Ausnahmesituationen, wenn Gewitter aufziehen und sich zu bedrohlichen Wolkengebirgslandschaften auftürmen. Unten dunkel und oben ganz hell und manchmal spektakulär beleuchtet durch die Sonne. Die flacht oben ab durch diese Eiseskälte, die da ist, durch dieses Abfrieren, haben sie das Gefühl, da ist ein Eisblock und der sieht aus wie ein Amboss. Also Thors Hammer schlägt da drauf. Und dann geht's los. Kommt der Wolkengucker Thomas Dossler ins Schwärmen. Sie haben das Gefühl, es soll die Wolken von sich aus oben leuchten. Also wie glühendes Eisen können die aussehen. Ist toll. Könige der Wolken nennt man sie. Oder auch Darth Vader des Wolkenreichs. Von Wolkenkennern als Cumulonimbus Capillatus Incus bezeichnet. Auch der Meteorologe Sven Plöger ist von dieser einzigartigen Wolkenformation ziemlich begeistert. Und wenn ich die dann ankündige und wenn ich die dann möglicherweise noch im Zeitraffer mal so richtig schön sehen kann oder den Zuschauern zeigen kann, dann hüpft das Herz des Meteorologen ganz schön hoch. Schon seit frühester Kindheit sind Wolken für ihn ein extrem faszinierendes Erlebnis. Ich war wirklich so ein klassischer Hans Kuck in die Luft. Und dann war Wolken das große Thema. Wie sehen die aus? Dann habe ich Bücher, also als ich dann lesen konnte. Was ist was, das Wetter? Also ich werde es nie vergessen. Da habe ich jede Wolke, glaube ich, 417.000 Mal angeschaut und fand also alles ganz faszinierend. Habe die Wolken beobachtet, habe die Entwicklung beobachtet, habe den Regen dann beobachtet, habe Gewitter beobachtet, habe... Ja, also nächtelang auf dem Balkon zugebracht, jeden Blitz angeguckt und wie die Wolken dann nachts angeleuchtet sind, wenn es blitzte. Also ich war da also wirklich fast pathologisch unterwegs. Auch Sven Plöger ist ein Wolkengucker. Nicht nur als passionierter Gleitschirmflieger, sondern schon lange auch aus professionellen Gründen. Denn er ist einer der Wetterfrösche der ARD. Sein Metier? Im Fernsehen das Wetter in maximal 2 Minuten und 19 Sekunden zu präsentieren. Schönen guten Abend, herzlich willkommen zum Wetter im Ersten. Jetzt gucken wir auf unseren Radarfilm. Also die Wolke zu beobachten, zu sehen, wie sie sich verändert, verformt. Für mich ist das etwas unglaublich Beruhigendes. Der Natur zuzuschauen, wie sie so ganz selbstständig Dinge tut, wie Prozesse ablaufen. Im einen Moment, wenn ich das beobachte, bin ich einfach fasziniert, weil ich mir als Meteorologe vorstellen kann, was in der Wolke passiert. Das ist dann, glaube ich, mehr die linke Hirnhälfte bei mir, die dann arbeitet. Und dann schaltet sich wieder die rechte dazu, die dann sagt, oh ja, meine Güte, das sieht ja spannend aus. Es gibt ja auch viele Menschen, die dann sagen, wenn sie auf eine Wolke schauen, die stellt, ich sag's jetzt mal ganz banal, einen Elefant da oder ein Nilpferd da oder was es nicht alles gibt. Ich finde das faszinierend. Ich habe vielleicht nicht so diese ganz guten Einfälle, wie das aussieht, dass ich dann sagen könnte, welches Tier es ist. Aber einfach diese Faszination, einfach nur zu gucken, die Bilder, die gemalt werden, anzugucken. Und einfach, ich glaube, in unserer heutigen, ja doch immer hektischer werdenden Welt, ist etwas, was eine Ruhe ausstrahlt, was eine Entspanntheit ausstrahlt, was eine Gemütlichkeit ausstrahlt, etwas, was man brauchen kann. Majestätisch einsam und weiß steigen sie auf vor seidigem Blau oder drängeln sich aneinander. Im Süden sind insgesamt mehr Wolken unterwegs. Wie frierende Tiere, kollektiv und dumpf. Da gab es, wie erwartet, noch ein paar größere Quellwolken. Ballen sich tintig zu elektrischen Katastrophen, dröhnen, leuchten, ungerührt, hageln und schütten sich aus. Das war eher Mückenpipi, das war kaum spürbar. Und nach Süden, man sieht's, wurden die Wolken im Tagesverlauf eben, wie gesehen, immer dünner. Wie sie sich seidig hinzieht, diese Population von glänzenden Rippen, Flocken und Schleiern. Wie sie sich eilig aufbauschen, diese Bänke, Ballen, Walzen, Kuppeln, Türme. Es ist viel, viel spannender, wenn sich was tut. Wenn man sich wirklich mal so sprichwörtlich ins Gras legt und beobachtet so mal ein, zwei Stunden da liegend, wie so eine Wolke sich formt und wieder umformt, verschwindet und neu entsteht. Das hat eine unglaubliche Faszination. Wolkengucker lieben den Himmel, sofern sich dort mehr abspielt als nur dieses ewige Blau, von dem nicht nur Hans Magnus Enzensberger in seinem Gedichtzyklus Die Geschichte der Wolken lapidar schreibt: Der blaue Himmel ist blau, damit ist alles gesagt über den blauen Himmel. Für den Wolkenliebhaber gibt's nichts Schlimmeres als einen blauen Himmel. Einschläfernd, langweilig, manchmal schweißtreibend. Der Blick ins Einerlei. Für Säuglinge empfohlen. So liegen sie dann da, entdecken irgendwann die ersten weißen, bauschigen Gebilde, die über ihnen vorüberziehen. Verführerisch flauschig, zum Greifen zu fern. Sehnsuchtsgebilde im watteweichen Himmelskino. Das ist so ein gewisses Urerlebnis, davon in Wolken reinzugucken, irgendwann Gestalten zu sehen. Und vielleicht werden manche damit schon früh ebenfalls zu Wolkenguckern. Ihr Leben lang. Wolken ziehen vorbei. Leonardo da Vinci calls clouds bodies without surface. Leonardo da Vinci nannte die Wolken einmal Körper ohne Oberfläche. Sie haben etwas sehr Mysteriöses. Und das ist wohl auch ein Grund, warum kleine Kinder das so spannend finden. Wolken sehen aus wie Objekte, aber man kann sie nicht wirklich greifen. Auch Gavin Preter-Pinney ist Wolkengucker. Und Brite, was schon bedeutsam ist, wenn man erfährt, dass er es war, der die Idee zu einem weltweit ganz besonderen Club hatte. Der Cloud Appreciation Society, einer Gesellschaft von Menschen, die den Wolken die Anerkennung erweisen, die sie verdienen. I started the Cloud Appreciation Society in 2004. Ich gründete die Cloud Appreciation Society, die Gesellschaft zur Wertschätzung der Wolke, im Jahr 2004. Eine Freundin von mir lud mich ein, einen Vortrag über Wolken auf einem Literaturfestival in Cornwall zu halten. Sie wusste, ich bin ein Wolkenfan. Und natürlich sagte ich zu, denn ich möchte ja versuchen, die negativen Gefühle der Menschen den Wolken gegenüber zu ändern. Die sind ja schon in unserer Sprache verankert. Wenn man zum Beispiel im Englischen sagt, da hängt eine Wolke über jemanden, dann ist das negativ. Und weil ich deshalb befürchtete, es würden gar keine Leute zu so einem Wolkenvortrag kommen, überlegte ich, wie ich Leute neugierig machen könnte. Und so gab ich dem Vortrag den Titel Eröffnungsvorlesung der Gesellschaft zur Wertschätzung der Wolken. Ich dachte, das klingt ziemlich ungewöhnlich. Aber es hat offenbar funktioniert. Es kamen am Ende sogar viele Zuhörer zu mir und sagten, super, wie kann ich Ihrer Gesellschaft beitreten? They all came up to me afterwards and said, great, so how do I join your society? Was Gavin Preter-Pinney anfangs noch mit einem leicht ironischen Understatement ins Leben gerufen hatte, entwickelte sich in den letzten Jahren zu einem medienwirksamen Netzwerk, das sich vor allem über das Internet rasch vergrößerte. And actually, we do need a society in support of clouds. Somebody needs to stand up. Tatsächlich ist es doch so. Wir brauchen die Gesellschaft zur Wertschätzung der Wolken. Jemand muss sich doch für sie einsetzen. Wolken gehören zum Schönsten, was die Natur einem bietet. Man muss nur seine Einstellung dazu verändern, um das auch zu merken. On the weather slightly to realize this. Manifest der Cloud Appreciation Society. We believe that clouds are unjustly maligned. Wir glauben, dass Wolken zu Unrecht verleumdet werden und das Leben ohne sie unendlich viel ärmer wäre. Wir halten Wolken für die Poesie der Natur und die demokratischste ihrer Schönheiten, da jedermann einen fantastischen Blick auf sie hat. Wir geloben, den blauen Himmelkult zu bekämpfen, wo immer wir ihn antreffen. Das Leben wäre langweilig, müssten wir jeden Tag zu einer wolkenlosen Monotonie aufblicken. Es geht bei uns weiter eben mit dichten Wolkenfeldern. Sonst mal Sonne, mal Wolken. Auch von Westen ein paar Schleierwolken zusätzlich. Teilweise dichte Wolken. Viele Wolken, die hinter diesem Regen richtig nachgezogen werden. Und es regnet noch ein bisschen Wolken aus, die Wolkendichter. Erst einmal dichtere Wolken im Norden, auch im äußersten Süden hängen die noch. Wolken im Osten, Wolken im Westen. Dann sind zwar ein paar mehr Wolken mit dabei, allerdings auch immer wieder längere sonnige Abschnitte. The aim of the Cloud Appreciation Society is to remind people. Das Ziel der Gesellschaft zur Wertschätzung der Wolken ist, Menschen an etwas zu erinnern, was sie eigentlich wissen, dass der Himmel der großartigste und schönste Teil der Natur ist, auch der poetischste. Ich sage poetisch, weil Wolken sich immer zu verändern, so wie unsere Gefühle. Sie überwältigen uns. Natürlich unterliegen sie physikalischen Gesetzmäßigkeiten, aber gefühlt haben sie etwas Poetisches. Und deshalb allein schon lohnt es sich, den Himmel zu beobachten. Auf der einen Seite, weil wir damit das Wetter vorhersagen können. Auf der anderen Seite ist es aber auch eine Art von meteorologischer Meditation. Über 30.000 Mitglieder sind inzwischen bekennende Wolkengucker. Menschen wie Gavin Preter-Pinney, die glauben, dass Wolken für Träumer da sind und ihr Anblick der Seele gut tut. We believe that clouds are for dreamers. Mit Zertifikat, Button und Mitgliedsnummer. Die sind ein bisschen skurril, also das war so für mich so ein Monty-Python-Phänomen. Ich habe gesagt, die müssen Humor haben, um so eine Society zu gründen. So habe ich das erst gedacht. Wie viel Ernst dahinter steckt, habe ich dann erst später erlebt. Thomas Dossler aus Solingen, Gynäkologe im Ruhestand und seit eh und je Wolkengucker, bevor er sich selbst der Cloud Appreciation Society anschloss. Aber zunächst habe ich gesagt, das sind irgendwelche Spinner. Sorry, aber falls der Gavin das jetzt hört. Aber ich fand mich durchaus da zugehörig. Genau wie Frank Lloyd, Professor für Horn an der Folkwang Hochschule in Essen. Ich habe immer ein Auge oben, um zu gucken, dann, was da oben läuft und was für Wetterbedingungen und die Verhältnisse und was für Wolkenformen könnten oder welche schon da sind und so weiter. Oder auch der Kölner Künstler und Werbetexter Bernd Straub-Molitor. Verrückt? Nein, verrückt finde ich es nicht. Also es gibt wesentlich verrücktere Vereine und Organisationen, denke ich mal. Ich finde das also jetzt auch nicht besonders exaltiert oder typisch britisch exzentrisch irgendwie. Immerhin ist er auch ein wenig stolz darauf, schon recht früh dabei gewesen zu sein. Das Ganze ist ja eigentlich eher so eine symbolische, ideelle Angelegenheit. Aber ich fand es halt einfach cool, da mal ausgerechnet in dieser Gesellschaft, eben Society, klingt ja fast so ein bisschen wie Royal Society, da Mitglied zu sein. Und ich glaube auch, ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, ich bin eins der frühen Mitglieder in Deutschland. Also meine Mitgliedsnummer ist eine 4000er-Nummer. In Deutschland gibt es derzeit 670 organisierte Wolkengucker. Im Vergleich zu den Briten, die mit fast 20.000 Mitgliedern an der Spitze der Vereinsstatistik stehen, ist das immerhin Platz 4. Gleich nach den USA und Australien. Ach so, hier übrigens, das ist meine Mitgliedsurkunde. We do hereby certify that Bernd Straub-Molitor was elected as a member of this society on June 16, 2006 and will henceforth seek to persuade all who listen of the wonder and beauty of clouds. Membership 4203 number. Das Kleingedruckte, wenn man so will. Das Versprechen, die Menschen vom Wunder und von der Schönheit der Wolken zu überzeugen. Denn Wolken sind mehr als nur ein meteorologisches Phänomen. Manche Menschen sagen ja, wenn es um Wolken geht, das sei Wasserdampf. Das ist natürlich Unsinn, denn Wasserdampf kann man nicht sehen und auch übrigens nicht riechen. Die Wolken bestehen aus Wassertröpfchen, aber diese Wassertröpfchen sind ungeheuer klein und deswegen können diese Wassertröpfchen eben auch schweben. Sonst wird eine Wolke ja auch gerne auf den Boden fallen, das tut sie nicht. Diese Wassertröpfchen schweben und sind natürlich dann sichtbar. Und damit sehen wir eine Wolke, die wir so empfinden, als wären das Wattebäusche, die da so in der Luft wären. Für viele sind sie ein Synonym für das Unklare und Unbestimmbare. Für das Glück, aber auch für das Düstere in uns. Eine Art Universalbegriff, von dem die Berliner Klimatologin Anja Pagenkopf sagt: Man kann alles mit Wolke verknüpfen in zusammengesetzten Substantiven. Und zum Beispiel kann man sich so ein Spiel machen, nimm ein deutsches Wort und setze Wolke daran und dann versuch das zu erklären. Und es kommt immer irgendetwas bei raus. Selbst Krautwolke gibt es. Und seit neuestem geistert sie nicht minder nebulös als Cloud durch die Computersphäre. Und dort kann ich alles, was ich bisher auf dem Computer habe, Fotos zum Beispiel, abspeichern. Es gibt Wolkenkratzer und Wolkenschieber. Die Punktwolke in der Mathematik oder die Figur in der Heraldik. Es gibt die Dunkelwolke in der Astronomie oder das Land der großen weißen Wolke. Die Wölkchenwerbung eines Puddingherstellers, aber auch die Kölner Popband Wolke. Und manche Menschen nutzten sie auch zum einzigartigen Vornamen ihres Kindes. Herzlich willkommen, Wolke Hegenbart. Hallo, ich bin Wolke, ich bin Schauspielerin. Sag es bitte noch mal einmal ganz kurz für alle Zuschauer, die es nicht wissen, warum heißt du Wolke? Weil meinen Eltern der Name gut gefiel. Ich hab's etwas abgekürzt. Ich finde, das Faszinierende an Wolken ist ja gerade, dass sie gleichzeitig konkret und abstrakt sind. Das Problem ist, bei den Wolken, die sind ja immer da und darum werden die gar nicht mehr als so speziell wahrgenommen. Aber man schaut sich nicht Wolken jetzt mit Vorsatz an. Also man geht nicht hin und sagt so, heute setze ich mich raus und schaue mir Wolken an. Man schaut sie sich an, wenn Wolken da sind und dem Wolkengucker fällt der Himmel dann auch auf. Also das A und O, sich mit Wolken zu befassen, ist, man muss raus. und möglichst eben mit viel Zeit. Wolken. Unfassbare Himmelslandschaften, die viele Menschen faszinieren und sie zum fantasievollen, luftigen Betrachten motivieren. Himmelslandschaften ist ein Begriff, mit dem die meisten Leute nichts anfangen können, weil sie den Himmel nicht plastisch sehen. Eine Prise Staub genügt, ein bisschen Salz oder Rauch. Sie sehen also eine Wolke und dann sehen sie ein bisschen blau und sie sehen vielleicht, es fällt ihnen nicht auf. Aber schaut man in den Himmel rein, sieht man die Tiefe plötzlich. Ja, sie mutieren unentwegt. Über Nacht, diese Kreaturen. Gewaltlos und einfallsreich. Sie sehen Wolken, die vorne sind, sie sehen Wolken, die hoch sind. Sie wissen, diese Wolke ist 4-5 Kilometer über mir. Und sie sehen, wie sich Wolkenschichten, wie die Kulissen im Theater voreinander herschieben und variieren und ständig ändern. Und dann ist da ein schnellerer Wind, der die Wolke auflöst. Und da ist ein anderer Wind, der die Wolke zusammenballt. Variationen noch und noch. Und da sehen sie plötzlich ein Loch in der Wolkenschicht entstehen und sie sehen, wie so eine Falltür beim Henker aufgeht und dann fällt so ein ganzes Wolkenstück runter und sie sehen durch dieses Loch dann plötzlich den blauen Himmel, also diese Fallstreaks nennen sie sich, diese Fallstreak-Holes. Und bei alledem bleibt alles beim Alten. Die meisten Menschen dagegen sehen, wenn sie denn überhaupt die Wolken beachten, vielleicht sowas wie Teddybären oder Gesichter mit langen Nasen, Tierfiguren, UFOs oder auch den Sensenmann, den Gavin Pritapinny in seinen Vorträgen sogar durch ein Foto belegen kann. Here, the Grim Reaper. Ooh. Genau wie den Michelin-Mann, der eine Bank ausraubt. Then this next one is a picture of the Michelin man going to rob a bank. It just seems to be a human urge to make sense of the world around us, to put it into boxes. Es scheint ein menschliches Bedürfnis zu sein, Sinn in die Dinge der Welt zu bringen, sie in Schubladen zu packen, durch Klassifizierung oder durch die unterschiedlichsten Formen, die man in den Wolken zu erkennen glaubt. Wolken wie Herzen oder auch Fragezeichen zum Beispiel. Und das macht ja auch Spaß. Aber man wird nichts entdecken können, wenn man in einer ernsten, düsteren Stimmung ist oder wenn man gestresst ist. Da muss man schon etwas unbeschwert sein und Spaß haben. Deshalb ist Wolkengucken etwas so Tolles. Wenn man nicht gerade als Wolkenforscher lediglich in die Röhre guckt. Wir machen das so, dass wir praktisch unsere Wolke erstmal in ein Rohr einsperren, das wir durchströmen und dass wir dieses Rohr dann kühlen. Das heißt, wir bilden das nach, was in der Atmosphäre passiert. Erklärt Frank Stratmann, Leiter des Wolkenlabors am Troposphärischen Institut in Leipzig. Es ist eines der führenden Forschungsinstitute, in denen die Simulation einer Wolke auch Antworten auf die drängenden Probleme des Klimawandels geben soll. Also es ist technisch doch relativ aufwendig, so auch nur Teilprozesse von Wolken zu simulieren. Und was ein bisschen tragisch ist, selbst für uns, die wir ja tagtäglich damit umgehen, also unsere Wolke sehen wir gar nicht, sondern wir sehen die praktisch nur ihre Reaktionen oder sie selber sehen wir nur auf unseren Messgeräten. Beginnen wir also zunächst mit den Basics. Eine Wolke entsteht draußen. In der Atmosphäre entsteht die dadurch, dass also ein Luftpaket, was sich am Boden befindet, dass es aufgewärmt wird und aufsteigt. So, und dabei, wenn es aufsteigt, kühlt es sich ab. Und damit passiert eigentlich was Ähnliches, was auch im Badezimmer zum Beispiel passiert, wenn ich dusche, dass der Wasserdampf, der in dieser Luft vorhanden ist oder in diesem Luftpaket vorhanden ist, dass der kondensiert. Das heißt, der bildet Tropfen, so ähnlich wie mein Spiegel im Badezimmer beschlägt. Um aber kondensieren zu können, das macht er nicht aus sich heraus, sondern dafür braucht er irgendwas, wo er drauf kondensieren kann. Im Badezimmer zum Beispiel der Spiegel. Für uns oder in der Atmosphäre sind das halt eben sogenannte Feinstaub- oder Aerosolpartikel. Und dadurch, dass der Wasserdampf auf diesen Partikeln kondensiert, bildet sich dann eine Wolke. Am Institut für Troposphärenforschung in Leipzig werden diese komplexen Entstehungszusammenhänge der Wolken untersucht und nachgebildet. Der Versuchsaufbau sieht von außen eigentlich relativ unspektakulär aus, weil man relativ viel Isolationsmaterial sieht. Generell besteht der Aufbau aus einem 7 Meter langen Edelstahlrohr. Das hat einen Durchmesser von 15 mm. Und in diesem 15 mm durchmessenden Edelstahlrohr befindet sich dann diese 2 mm Wolke. Und die wird oben gebildet, also am Anfang, wo wir sozusagen die Partikel mit der Luft in dieses Rohr einströmen und kann sich dann halt eben verändern in der Art und Weise, was uns jetzt gerade interessiert oder was wir steuern, über diese 7 Meter hinweg. Das ist einerseits, wie sich Wolkentropfen bilden und die andere Sache ist halt eben, wie diese Wolkentropfen gefrieren. Hintergrund für diese Forschungen, wie auch für das weltweit zunehmende Interesse an Wolken überhaupt, ist ihre Rolle für das Weltklima. Denn die ist noch längst nicht eindeutig geklärt. Wolken stellen nämlich den größten Unsicherheitsfaktor bei allen Klimaprognosen dar. Denn sie können sowohl eine Treibhausverstärkung hervorrufen, als auch eine Temperaturabkühlung. Und das Problem ist nur bei Wolken, dass sie so schlecht erfassbar sind. Es ist fast die letzte meteorologische Größe, die noch von einem Wetterbeobachter nur gemessen werden kann. Es gibt zwar schon gewisse Messgeräte, die den Wetterbeobachter dabei unterstützen, aber selbst damit kann man den Beobachter noch nicht ganz streichen. Wolkengucker wissen das, auch wenn sich ihr Gespür besonders auf die Poesie der Wolken richtet. Denn Wolken sind mehr als klimarelevanter Wasserdampf. Dieses wilde Hin und Her aus dicken, dunklen Wolken mit Hagel und Graubeschauer und dann wieder blauer Himmel, also auch dieser Kontrast dieses klaren, tiefblauen Himmels zu der weißen, aufragenden Schauerwolke, das ist auch sehr faszinierend. Und so gehörten Wolken schon immer zu den prägenden Naturereignissen vieler Kulturen. Well, it depends partly on which culture we're talking about. Allerdings hängt das davon ab, über welche Kultur wir sprechen. Hier in Europa werden sie als etwas gesehen, das die Sonne verdunkelt und sich zwischen uns und die lebensspendende Kraft der Sonne schiebt. Deshalb haben wir oft diese negativen Assoziationen. They often have these negative associations. Erklärt Gavin Prieter-Pinney, der Gründer der Cloud Appreciation Society und heimliche Wolkengucker-Papst. In other cultures it's different. So in India. In anderen Kulturen ist es anders. In Indien zum Beispiel haben die Menschen eine sehr romantische Vorstellung von Sturmwolken, von den großen Cumulonimbus-Wolken, die heftigen Regen und Hagel bringen. Wir denken, das ist schlechtes Wetter. In Indien aber bedeuten sie den Beginn der Regenzeit und damit das Ende der extremen Hitze des Sommers. Eine Zeit, in der das Leben in den Gärten explodiert und in der sich die Pfauen rituell treffen, eine sehr romantische Vorstellung. Wir sehen viele Elefanten im Himmel, keine Ahnung warum. Aber die alten Hindus hatten auch diese Verbindung von Elefanten und Wolken. Sie glaubten, Elefanten hätten die Macht, Wolken und Regen zu machen. Oder es gibt ein arabisches Sprichwort in Iran und Irak. Wenn man sagt, dass jemand Glück hat oder gesegnet ist, sagen sie, sein Himmel ist immer mit Wolken gefüllt. Das ist völlig anders als bei uns in Europa. Die Bedeutung der Wolken ist also sehr unterschiedlich in den verschiedenen Kulturen. Aber Wolken sind immer auch voller Metaphern. Sie haben eben eine poetische Qualität. Und das finde ich faszinierend. Because of this poetic quality to them, they are very metaphorical things, it seems, clouds, which I find fascinating. Wolkengucker sind dafür empfänglich. Denn für sie hat die Wolke am Himmel nichts Deprimierendes. Im Gegenteil. Es ist relaxing, es ist entspannend, es ist wie schöne Musik und es ist irgendwie, es geht in die Seele. Es geht ins Herz. Also ich kann es nur sagen, das ist also pure Schönheit ist. Es ist Ästhetik. Es ist Teil der Gelassenheit, die man immer sucht. Es ist Ablenkung in der Hektik. Sie sitzen irgendwo im lautesten Straßenverkehr, sitzen sie auf einer Bank und schauen in Wolken an und sie vergessen. Das ist eine Art Meditation. Wüstenscheu wandern sie leicht, lentissimo, maestoso, über den Erdboden hin, lassen sich treiben, gelassen. In dem Moment finde ich eine bestimmte Atmosphäre, eine Stimmung, ein Licht, etwas von Weite und Tiefe, was über unsere banale Alltagsexistenz hinausweist. Und manchmal versammeln sie sich zu Palavern, die schweigsam verlaufen. Wolken spiegeln das Leben wieder. Sie entstehen, sie vergehen, sie lösen sich auf, sie vereinigen sich, sie verändern sich pausenlos, so wie wir Menschen uns auch pausenlos verändern. Ist nur noch eine einzige, klein, wie eine sehnsüchtige Erinnerung, weiß am Himmel verweilt. Wolken haben ja auch so was Metaphysisches. Also der Wolkenhimmel erinnert einen doch immer daran, dass es eben mehr existiert als hier unten diese Geschäftemacherei und dieses Rumwuseln. Ihre hohen Wanderungen sind ruhig und unaufhaltsam. Es kümmert sie nichts. Von den Wolken kann man natürlich auch was lernen, indem man sich sagt, ja, die Wolke steht über den Dingen und vielleicht sollten wir selber manchmal auch über den Dingen stehen. Wahrscheinlich glauben sie an die Auferstehung. Es ist eine Parabel des Lebens, auch eine Wolke. Man soll jetzt nicht zu viel rüber philosophieren, aber es ist ein Teil dieser omnivalenten Schönheit. Und eigentlich muss man nur offen dafür sein, das auch wahrzunehmen. Gedankenlos, glücklich. Wie ich, der ihnen auf dem Rücken liegend eine Weile lang zusieht. Daraufhin war ihm bedeutend wohler. Er setzte sich wie ihm befohlen auf eine Wolke und begann zu frohlocken. Wolken als Wohnort, mindestens aber als himmlisches Sitzmöbel für Götter und ehemalige Bahnbedienstete. Halleluja! Halleluja! Halleluja! Wolken sind so etwas zwischen Himmel und Erde. Und sie sind irdisch und himmlisch zugleich. Dieser Zwischenzustand scheint mir ganz wichtig zu sein. Volker Beckstedt, Kunsthistoriker und Professor für Ästhetik an der Kunsthochschule in Köln. Und dieses Spiel von Dazwischensein, von oben und unten, von eben nicht definiert Himmel oder Erde, sondern zwischen Himmel und Erde. In dem Zwischenraum, der nach christlicher Ikonografie den Engeln und nach heidnischer den Dämonen vorbehalten war, da spielen die Wolken. Luja, Schoggi! Ja, die Wolke hat in der Kultur, insbesondere in der Malerei, immer schon eine große Rolle gespielt. Ein Mensch des Mittelalters malte Wolken ausschließlich zu dem Zweck, einen Engel darauf zu setzen, schrieb der viktorianische Kunstkritiker John Ruskin. Die interessieren sich nicht für Wolken, die interessieren sich nicht für das, was man so sieht. Wenn die Wolken malen, dann sind das merkwürdige Girlanden, bunte, komische Bänder in den Bildern, die deutlich machen, also hier guckt Gott oder hier sitzt Christus oder irgend sowas. Erklärt Angeli Janssen, Professorin für Kunstgeschichte in Freiburg. Das habe sich erst mit den Künstlern im 15. Jahrhundert geändert. Denn sobald die Landschaften malen, malen die nicht nur blaue Himmel, sondern auch Wolken. Bei Giotto gibt es nur so blaue Himmel, die sind aber nicht eigentlich schon Himmel mit Wolken. Der malt auch keine Wolken. Das sind noch blaue Flächen, die im Grunde eben anders sind als Goldgründe. Aber dann mit der Malerei in der frühen Renaissance tauchen dargestellte Himmel auf. Künstler beobachten das, zeigen das, malen das. Dürer wäre da ein ganz wichtiges Beispiel. Leonardo hat Wolken gezeichnet. Bei Dürer kommen die auf Aquarellen vor. Das sind frühe Darstellungen von gesehenen Wolken, von Himmeln. Das kommt dann in der Kunstgeschichte immer weiter vor. Ab da sind Wolken vorhanden. Für Maler sind Wolken eine echte Herausforderung. Das Abbild der Himmelslandschaften bereitet nämlich Probleme, mit denen jeder, der es einmal versucht, zuallererst zu kämpfen hat. Wenn man Wolken sieht und malt, dann sind die natürlich im nächsten Moment schon wieder anders. Während man mit dem Pinsel noch zugange ist, hat sich die Wolke schon geändert. Man kann nicht gleichzeitig sehen und malen und das, also sowas wie Wolken dann auch festhalten. Die Maler zuerst komponieren Wolken. Und von Reusdahl etwa gibt es ein Bild, in dem die Wolken schönste Diagonalen bilden, die ihm also im Bild passen. Die hat er so nicht gesehen, die hat er erfunden. Erst im 19. Jahrhundert interessierten sich die Künstler vermehrt dafür, was wirklich am Himmel geschieht. Und auch in der Wissenschaft begann für die Wolken ein neues Zeitalter. Das hat sehr viel verändert und seitdem geht es nicht mehr, dass in Gemälden Götter auf Wolken sitzen. Soll der Gott jetzt auf einer Cirruswolke sitzen oder auf einer Cumuluswolke? Das wird dann eine etwas alberne Frage. Das hat einiges verändert und die Aufmerksamkeit war dadurch verschärft worden. Und wieder waren es vor allem die Briten, die in Sachen Wolken eine Vorreiterrolle spielten. John Constable vor allem gilt für viele als der Wolkenmaler schlechthin. John Constable, who was a British landscape painter and who was a very good painter of clouds. Constable, ein sehr guter Wolkenmaler, sagte einmal, der Himmel ist der Grundton, die Grundstimmung seiner Gemälde. Sie bringen die Gefühle in seine Landschaftsmalerei. Constable hat es mit einer quasi wissenschaftlichen Akribie betrieben, Landschaft zu betrachten. Und er war in England, östlich von London, off the River's Tour, wo kann man heute noch Constable Walks unternehmen, sehr empfehlenswert. Man kann genau an die Aussichtspunkte seiner Malerei hingehen, wo er die Staffel aufgestellt hat und dann die weiten Landschaftsblicke gesucht hat, wo die Wolken langziehen. Für Constable waren die Wolken die große Herausforderung an die Malerei, dieses Driftende doch im Bild festhalten zu können und am Fleck am Wolkenfleck das Bildliche entwickeln zu können. Das war für ihn das große Phänomen. Und das hat ihn zum Lehrmeister für ganz viele andere gemacht, sogar auch für Leute, die dann später nach Hollywood in den Film als Hintergrundmaler gegangen sind. Also das ist vielleicht der Maler, der Wolken jetzt erstmal am meisten als Erster, wie auch immer, also in den Blick gekriegt hat. Aber andere Romantiker haben das auch gemacht und Alexander Cozens etwa hat experimentiert mit verschiedenen Wolkenformationen. Caspar David Friedrich hat Wolken gemalt. Bei Karl Gustav Karus haben wir Wolkendarstellungen, Christian Clausendahl. Da gibt es also viele verschiedene, gerade in der Romantik, gerade im 19. Jahrhundert, die versuchen, das, was man so kaum packen kann, was die Stimmung ausmacht in einer Landschaft, an einem Menschen, in einer Situation, also genau das, was man eigentlich nicht beschreiben kann, was keinen Namen hat, das versuchen die mit Wolken darzustellen. Damals begannen Wolkengucker auch damit, Wolken zu klassifizieren und damit wissenschaftlich handhabbar zu machen. Denn bis Ende des 18. Jahrhunderts waren Wolken namenlos. Das muss man sich vergegenwärtigen. Luke Howard, ein britischer Apotheker, hat hier im frühen 19. Jahrhundert Wegweisendes geleistet. Goethe hat Howard bewundert und auch Hans Magnus Enzensberger lobte ihn im Gedicht. Zum Aufklärer gereift und zum Wolkenjäger brachte er, was am Himmel wehte, entschieden in Ordnung. Denn Luke Howard gab den Wolken ihre lateinischen Namen und damit erstmals wissenschaftlich Kontur. Luke Howard schrieb diesen legendären Vortrag On the Modification of Clouds, den er vor einer Londoner Wissenschaftsgesellschaft hielt. Er war derjenige, der die Namen Cumulus, Stratus, Cirrus geprägt hat und auch die Art, sie miteinander zu verbinden. Dieses System, die Wolken zu benennen, wird heute noch genutzt, natürlich erweitert. Der Gedanke dabei war, er versuchte ein Klassifizierungssystem zu entwickeln, wie es im Bereich der Tier- und Pflanzenwelt bereits existierte. Wodurch, wie er sagte, die Gegenstände gestempelt werden. Es gibt verschiedene Klassifizierungsansätze, die aber überwiegend darauf basieren, dass man sich die Wolkenform anschaut. Also man guckt, wie sieht die Wolke aus? Ist sie eher großflächig schichtartig oder eher so wattebauschförmig oder faserig? Und damit ergibt man dann so eine gewisse Tendenz hin, welcher Prozess ist der Hauptprozess bei der Wolkenbildung? Und dann kann man das dann noch unterklassifizieren nach der Höhe, nach der Zusammensetzung der Wolke oder eben nach den Entstehungsprozessen. 10 Wolkenhauptarten werden derzeit unterschieden. Auf der Basis der 3 Grundformen, die Luke Howard Anfang des 19. Jahrhunderts definiert hat. Cumulus, lateinisch für Anhäufung, ist womöglich die mit Abstand beliebteste Wolkengrundform, sofern sie sich nicht gerade zur Gewitterwolke aufbauscht. Wenn es denn so die schönen Quellwolken sind, die Cumulus Humulis oder die Cumulus Mediocris oder später auch die größeren, die Cumulus Congestus. Macht ja auch Spaß, so ein Wort auszusprechen. Und dann gibt es eben im Unterschied dazu natürlich die flachen, die Schichtwolken, die wir manchmal etwas langweilig finden, der Hochnebel, der Stratus. Lateinisch für ausdehnen, ausbreiten, mit einer Schicht bedecken. Wolkenschichten mit sehr diffusen Rändern, die am tiefsten hängenden Wolken. Das ist dann dieses Einheitsgrau, was wir manchmal erleben. Oder der Nimbostratus, das ist dann die Wolke, wo es tatsächlich dann auch herausregnet. Also dieser klassische, langweilige Dauerregen, das ist Nimbostratus. Und schließlich die Cirrus- oder Federwolken, nach dem lateinischen Ausdruck für Haarlocke oder Federbusch. Die höchsten Wolken, aus zarten, weißen Streifen. Und dann gibt es einen Begriff, der da vorgesetzt wird, um die Höhe deutlich zu machen. Es gibt ein unteres Stockwerk, etwa 0 bis 2 Kilometer, dann gibt es ein mittleres Stockwerk, etwa 2 bis 7 Kilometer Höhe. Das ist dann mit der Vorsilbe Alto, also Altocumulus oder Altostratus, sind dann eben mittelhohe Schicht- oder Quellwolken. Und dann gibt es das obere Stockwerk, oberhalb von 7 bis über 10 Kilometer, bis zur Tropopause. Das ist dann der Cirrostratus, wenn es die Schichtwolke ist, oder der Cirrocumulus, wenn es diese kleinen, netten Haufenwolken sind. Und so teilt man es auf. Doch auch lateinisch getauft fahren sie fort zu tun, was sie wollen, die Wolken. Ich versuche sie zu klassifizieren, in welche Genus und welche Formen, ob die in Zusammenhang mit anderen Wolken entstanden haben und wie hoch die sind. Dann gibt es ein kleines Büchlein, was also jeder Cloud Appreciator sich anschaffen kann. Schwierig, den Himmel zu stempeln Ach, nicht unbedingt, braver Howard, ist es dir zu verdanken, dass es aufklart, zuweilen. Dieses Handbuch, das man als Mitglied der Society bekommt, das zeigt genau, was für verschiedene Wolken es gibt, in welche Schichte die vorkommen und in welche verschiedene Formen die vorkommen. So ein Logbuch, da kann man also abhaken, welche Wolken man jetzt schon gesehen hat, mit schönen Bildchen dabei. Dagegen diese fliegenden Bilderrätsel. Obwohl die Lösung immerfort wechselt, kann sie ein jeder entziffern. Es ist ganz interessant, einfach nachzuschlagen und zu gucken, wenn man nicht sicher ist, dann zu sehen, ah ja, das ist eine Straßenwolke und so weiter. Man muss nicht so alles verinnerlichen, aber man hat es gleich in der Hand. Wolkenarchäologie, eine Wissenschaft für die Engel. Es gibt sicherlich sehr seltene Wolkenformationen, aber ich bin nicht auf der Suche danach wie so ein Twisterjäger, der sagt, das muss ich jetzt unbedingt sehen. Also ich freue mich, wenn ich irgendwas sehe, dann fotografiere ich das. Also ich denke, dass die genau alle gleich ticken. Also wenn wir uns alle treffen würden, würden wir wahrscheinlich nicht uns in die Augen sehen, sondern in den Himmel. Ja, ohne die Wolken stürbe alles, was lebt. Really what is important to be a cloud spotter is just to look. Was wirklich wichtig für Wolkengucker ist, man muss hinschauen, denn Wolken sind ja immer da und wir sind sie gewöhnt. Sie sind so alltäglich, dass wir blind für sie werden. Aus dem Grund können wir so leicht vergessen, dass sie da sind. Wir bemerken sie einfach nicht mehr. Nur, wenn sie uns stören. Wenn sie die Sonne verdunkeln oder auf uns herabregnen. Nicht aber, wenn sie wunderschöne Formationen bilden, wie abstrakte Naturkunst. Das Wichtigste für einen Wolkengucker ist, sie zu beobachten. Denn die alltäglichsten Dinge können so exotisch sein wie die, für die wir bis ans andere Ende der Welt reisen. Can be as interesting and exotic as the things we travel across the world to see. Wolken verdüstern nicht nur die Stimmung. Auf Wolke 7 jedenfalls scheint das Glück wohl grenzenlos zu sein. Allerdings hat sie im britischen Verständnis eine andere Hausnummer. Take my time. I'll show you cloud nine. Take my smile and my heart, they rose from the start. Pieces to a bit of mine. So cloud nine is a term represent being on top of the world. Cloud nine ist fast überall auf der Welt ein Begriff. Man weiß nicht genau warum, aber eine Erklärung ist, dass in der Liste der 10 wichtigen Wolkenarten im internationalen Wolkenatlas die 9., also die Cumulonimbus-Wolke, die Sturmwolke, die 14 Kilometer hoch in den Himmel wachsen kann, die höchste aller Wolken ist. Auf Wolke 9 zu sein, bedeutet also, man ist ganz oben. And so to be on cloud 9 is to be on the tallest cloud. Also schließe ich die Augen, um an etwas zu glauben, ist es wert, dich zu lieben und das Leben zu lieben. Hier auf Wolke 7. Die 7, eine magische Zahl, die sich wahrscheinlich aus der Theorie des griechischen Philosophen Aristoteles erklärt, der von 7 Himmeln ausging und im 7. Himmel die unsichtbare geistige Welt sah, die Welt der Fantasie, der Wünsche und Träume. Letztendlich, Wolken sind einfach nur in der Höhe befindlicher Nebel oder Nebel ist auf dem Boden liegende Wolke, auch das gibt es, und das sind schlicht Wassertröpfchen, mehr nicht. Doch die können einem schon aufs Gemüt schlagen, im Guten wie im Schlechten. Und sie müssen nur richtig in Szene gesetzt werden, um uns in Angst und Schrecken zu versetzen. 100 years ago, between midnight and one, something unknown came out of the fog. Now it has returned. Oh, Jesus. The fog. In The Fog war es so, dass aus diesem Nebel Leute aufgetaucht sind, die vor 100 Jahren in einer Nebelbank von diesem Ort, in Tenio Bay hieß er, glaube ich, vertrieben wurden. Und die sind sozusagen wiedergekommen, um sich zu rächen an den Einwohnern, die gerade dabei waren, eigentlich ihr 100-jähriges Bestehen ihres Ortes zu feiern. Erinnert sich Manfred Hopsch, Autor des großen Lexikons der Katastrophenfilme. Ich glaube, Nebel ist deshalb bedrohlich, weil wir kennen das ja alle, wenn wir an Spätherbsttagen vor die Tür treten und mit einem Mal nicht mehr so genau uns orientieren können und nicht mehr genau wissen, wo endet jetzt eigentlich diese Straße oder wo geht dieser Weg hin. Und das ist ja etwas Unheimliches. Wir sind ja eigentlich darauf aus, immer genau zu wissen, wo es lang geht. Und diese Stimmung, die sozusagen der Nebel da erzeugt, diese Unsicherheit, das ist das wichtigste Element, denke ich, das dann auch in Filmen natürlich für Spannung sorgt. Doch The Fog ist nicht der einzige Film, der die Wolke als unberechenbares Naturereignis zum dramatischen Ausgangspunkt der Story nimmt. Hier ist eine eigenartige Wolke. Eine Wolke? Wie? Feuern Sie in die Wolke, Rizzo! Denn manchmal haben sie durchaus ein Eigenleben, wie zum Beispiel in der Folge Tödliche Wolke der Serie Raumschiff Enterprise, in der die Wolke ein menschenmordendes Wesen ist. Wie groß war dieses wolkige Gebilde, das Sie gesehen haben? Manchmal verbirgt sich in ihnen auch ein Geschehen, das die Menschen vor Grauen erstarren lässt. Ah! Was für Geschöpfe verbirgt die Teufelswolke? Und auch die radioaktive Wolke findet im Film ihren verheerenden Niederschlag, wie in der gleichnamigen Adaption des Jugendbestsellers von Gudrun Pausewang. Also es gibt den Super-GAU mitten in Deutschland und das ist ja ein Thema, das sozusagen auch in vielen anderen Katastrophenfilmen vorkommt. Also einerseits die Natur und auf der anderen Seite dann auch die Technik, die der Mensch meint beherrschen zu können und dann vielleicht doch nicht immer beherrschen kann. Vom Edgar Wallace-Klassiker bis zum Horrorschocker, vom Seefahrerdrama bis zum Bergfilm bietet das Wetter und damit die Wolken Dramatisches zur Spannungserzeugung. Vor allem aber... In Katastrophenfilmen gibt es jede Menge Wolken, also weil es gibt Filme, die sozusagen in den Wolken oder über den Wolken spielen, also die ganzen Katastrophenfilme, die irgendwie mit Flugzeugen zu tun haben. Die Wolke kommt immer näher. Es gibt ja Katastrophenfilme zu verschiedensten Wetterphänomenen und Tornado ist sicherlich eines der wichtigsten und auch ein Thema, das immer wieder aufgegriffen wird. Also 1977 gab es schon mal einen Film Tornado, dann kamen Filme wie Tornado, der Zorn des Himmels oder Tornado, niemand wird ihm entkommen, Tornado Warning, Wirbelsturm über Florida. Und das sind also so Titel, die da immer wieder auftauchen und die genau das behandeln. Und die Filme verraten eigentlich im Titel schon immer, was da auf den Zuschauer zukommt. Da spielt sozusagen immer dieses unheimliche Wetter eigentlich die Hauptrolle an sich. Ich habe eine Aufnahme zum Beispiel, die ist auch bei denen veröffentlicht. Das ist eine Panoramaaufnahme, die habe ich in Köln gemacht. Da zogen Gewitter auf, am Kölner Dom, unten an einer Rheinpromenade war ich. Und ich sah einen Sturm kommen und dann habe ich dann Panoramafotos gemacht, also 6, 7 Fotos, die man da hinterher zusammensetzt. Und ich habe das Auge dieses Sturms erwischt. 5 Minuten später hat es gegossen wie noch nie und ich saß da ganz allein unter meinem Regenschirm. Es war keine Möglichkeit, da wegzukommen. Aber ich habe eben dieses beeindruckende Foto gemacht. Also es ist dieses, den Moment festzuhalten und das anderen mitzuteilen, was man gesehen hat. Wolkenfotografien sind die Trophäen des Wolkenguckers. Auf der Webseite der Cloud Appreciation Society zum Beispiel werden sie präsentiert. Doch nicht nur da. Das Netz ist voller Wolken und die Cloud ihr allgegenwärtiges Speichermedium. Das ist ein purer Bluff. Da benutzen sie eine Ikonografie. Man sieht dann ja auch immer wieder in den Werbungen, dass da so Standardwölkchen sind, aus denen scheinbar Informationen herunterregnen. Man soll da also hochschauen zu Wolken, aus denen angeblich die Informationen zu uns herabgeregnet kämen. Und man soll eben nicht auf die Erde schauen, wo die Rechencenter für dieses sogenannte Cloud Computing stehen, die also Closed Communities sind, von Scharfschützen bewacht und mit einem Energiebedarf, der bei jedem Rechenzentrum dem einer mittleren Stadt reicht. Und es ist sehr irdisch und gar nicht himmlisch. Die Wolken. Ein weites Feld. Und darum ist es wichtig, sich mal des ganzen Potenzials von Wolkenbildern auch wieder zu vergewissern und sich zu vergegenwärtigen, was für eine lange Geschichte bei Wolkenbildern dahinter steckt. Und die sind nicht nur auf die künstlerische Abbildung beschränkt. Auch die Dichter waren von Wolken betört. Während dort oben die Himmelskünstler endlich, wie wir, aus der Apathie erwacht, ihre selbstlose Vorstellung geben. Und auch die Wolken selbst wurden bereits zu Klangkünstlern. Das sind die Bilder eines sonnigen Tages. Töne, die Wolken durch die sogenannte Wolkenharfe kreiert haben. Nicholas Reeves, ein Professor an der Universität in Quebec, hat sie konstruiert. Ein Instrument, das durch einen Laserstrahl die Form der Wolken abtastet und in Töne verwandelt. We think that clouds are nature's poetry and the most egalitarian of her displays, since everyone can have a fantastic view of them. Für Gavin Preter-Pinney sind sie die demokratischste aller Naturschönheiten, da jedermann einen freien Blick auf sie hat. Und ganz nebenbei, davon sind Wolkengucker überzeugt, ersparen die Wolken uns sogar den Psychotherapeuten. Wolken haben im hohen Maße etwas von einem himmlischen Rorschach-Test, wenn man so will. Eine Herausforderung der Fantasie und ein Training auch der Fantasie. I think that to observe the sky is something that is very good for you. I don't mean it's good for you because it can remind you that you need to take an umbrella with you. Es ist gut für uns, den Himmel zu beobachten. Nicht, weil wir dann wissen, ob wir einen Schirm zur Arbeit mitnehmen sollen, sondern in einem tieferen Sinn. Weil, wenn wir das, was uns hier unten so beschäftigt, für nur wenige Minuten unterbrechen und uns auf den Himmel konzentrieren, dann vergessen wir für einen Moment unsere alltäglichen Probleme. Und das erlaubt uns, herunterzukommen. Wolkengucken ist eine völlig zielfreie Tätigkeit und daher sehr wichtig. Denn wir sind ja alle einem ziemlichen Druck ausgesetzt, die ganze Zeit beschäftigt zu sein in der modernen Welt. Wir haben das Gefühl, wenn wir nicht arbeiten, dann müssen wir unsere E-Mails checken oder die Facebook-Seite updaten oder twittern. Aber eine so zweckfreie Tätigkeit wie das Wolkengucken ist eine Entschuldigung, nichts zu tun. Und in diesem Sinn ist es wie eine Art meteorologische Meditation. Das ist gut für die Gesundheit, für den Körper und die Seele. So in that sense it's almost like a form of meteorological meditation. That's good for the health, it's good for the body, it's good for your soul. Und wenn du dann gehst, schau ich dir nach, schau wie das Ende verdreht, was der Anfang versprach. Das Wetter wird wieder wolkig bis heiter. Die Wolken ziehen weiter. Das war Himmelslandschaften. Leute, freut euch dran, dass ihr die Wolken habt, die ja von vielen kritisiert werden, weil man dann sagt, oh, Wolken, dann ist ja kein schönes Wetter und das ist immer schlecht und das können wir gar nicht überleben und aushalten. Das ist ja nicht so. Über die Faszination der Wolken. Setzt euch hin und schaut. Macht euer Herz und eure Seelen und eure Augen auf und lasst einfach mal zu, was ihr seht. Und ihr werdet was Schönes sehen. Egal was. Wolken sind schön. Ein Feature von Achim Hahn mit Auszügen aus Hans Magnus Enzensbergers Gedichtzyklus Die Geschichte der Wolken. Es sprachen Simon Roden und Jochen Langner. Redaktion Klaus Pilger. Produktion Deutschlandfunk 2012.